dich her, das kann doch wohl nicht wirklich sein. Mit dir auf Wolke 7 schweben, du wirst wie Feuer und Eis. Einmal ja und nein und dann vielleicht. Das kann doch so nicht immer sein. Jetzt lässt du mich am Boden kleben. Ich treibe hilflos umher und keine Rettung weit und weit ist in Sicht. Ist in Sicht.